Erster sei froh, du Frau ohne Kinder. Freue dich sehr. Die einsame Frau wird mehr Kinder haben. Sie wird mehr Kinder haben als die verheiratete Frau. Das sagt Gott Jahwe. Zweiter, mach dein Zelt größer. Breite die Zeltplanen weit aus. Mach deine Zeltseile lang. Schlag deine Pflöcke fest in den Boden. Dritter, du wirst dich nach allen Seiten ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker bekommen. Sie werden leere Städte wieder bewohnen. Vierter, hab keine Angst. Du wirst dich nicht schämen. Du musst nicht rot werden. Du wirst die Schande deiner Jugend vergessen. Du wirst die Schande deiner Witwenzeit nicht mehr denken. Fünfter, dein Mann ist dein Schöpfer. Sein Name ist Jahwe, der Herr der Heere. Dein Retter ist der Heilige Israels. Er ist der Gott der ganzen Erde. Sechster, du warst wie eine verlassene Frau. Du warst sehr traurig. Aber Gott Jahwe hat dich gerufen. Kann man eine junge Frau verstoßen? Das sagt dein Gott. Siebter, ich habe dich nur kurz verlassen. Aber mit großer Liebe hole ich dich zurück. Achter, ich war kurz sehr zornig. Ich habe mein Gesicht vor dir versteckt. Aber ich habe dich für immer lieb. Das sagt Jahwe, dein Retter. Neunter, das ist wie bei Noahs Flut. Ich habe geschworen, die Flut wird die Erde nicht mehr bedecken. So habe ich geschworen, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein. Ich werde dich nicht mehr schimpfen. Zehnter, Berge können verschwinden. Hügel können wackeln. Aber meine Liebe wird dich nicht verlassen. Mein Bund des Friedens wird bleiben. Das sagt Jahwe, der dich liebt. Elfter, du bist arm und vom Sturm bewegt. Niemand hat dich getröstet. Aber ich werde deine Mauern bauen. Ich baue sie mit schönen Steinen. Mit Rubinen und Saphiren. Zwölfter, ich mache deine Zinnen aus Jaspis. Deine Tore mache ich aus Karfunkelsteinen. Deine ganze Mauer mache ich aus Edelsteinen. Dreizehnter, alle deine Kinder werden Gott Jahwe kennen. Deine Kinder werden großen Frieden haben. Vierzehnter, du wirst sicher sein durch Gerechtigkeit. Hab keine Angst vor Unterdrückung. Du musst dich nicht fürchten. Nichts Schlimmes wird dir nahe kommen. Fünfzehnter, wenn jemand gegen dich kämpft, will ich das nicht. Wer gegen dich kämpft, wird fallen. Sechzehnter, ich habe den Schmied gemacht. Er macht Feuer und Waffen. Ich habe auch den Zerstörer gemacht. Er soll die Waffen kaputt machen. Siebzehnter, keine Waffe wird dir schaden. Niemand kann dich vor Gericht besiegen. Du wirst zeigen, dass sie falsch liegen. Das ist das Erbe der Diener Jahwes. Gott Jahwe gibt ihnen Gerechtigkeit. Das ist sein Wort.